Gezank und Gezauder. Still da, ihr Redner, du hast das Wort. Rede, Genosse Mauser. Brecht das Gesetz aus Adams Zeiten. Gaulgeschichte, du hinkst. Wollen den Schinder zu Schanden reiten. Links, links, links. Wollen den Schinder zu Schanden reiten. Links, links, links. Blaujacken, hey, wann greift ihr an? Fürchtet ihr Ozeanstürme? Wurden im Hafen euch eurem Kahn rostig die Panzertürme? Lasst den britischen Löwen brüllen, zahnlos fletschen des Sphinx. Keiner zwingt die Kommune zu Willen. Links, links, links. Keiner zwingt die Kommune zu Willen. Links, links, links. Dort hinter finster, schwerem Gebirg liegt das Land der Sonne brach. Quer durch die Not- und Elendsbezirk stampft euren Schritt millionenfach. Droht die gemietete Bande mit stählerner Brandung rings. Russland trotz der Entente. Links, links, links. Russland trotz der Entente. Links, links, links. Seeadler auch sollte verfehlen, Altes sollte uns blenden. Kräftig der Welt ran an die Kehle mit proletarischen Händen, die ihr kühn ins Gefecht saust. Himmel sei Flaggen beschwingt.